Deutschlandfunk. Hörspiel. Vor 125 Jahren, im Februar 1883, starb in Venedig der verehrte wie umstrittene Komponist Richard Wagner. Der Hörspielautor Hans-Jürgen Fröhlich, ebenfalls Komponist, hat 1983 darüber spekuliert, wie Wagner seine letzten Lebensstunden empfunden haben mag, in Erinnerungen, Fieberfantasien, einer Bilanz und Abrechnung mit Freunden und Gegnern. Fröhlichs Monolog füllt die Lücke in Cosima Wagners Tagebüchern zwischen Richards Unpässlichkeit am Mittag und seinem tödlichen Herzanfall kurze Zeit später. Auszüge aus Cosimas Notizen zur gemeinsamen Ankunft in Venedig über Weihnachten und die Karnevalszeit hinweg bis zu Richards letztem Atemzug interpretieren die Schauspielerlegenden Maria Wimmer und Gerd Westphal im Anschluss an das Hörspiel. Harlekin muss sterben. Ein Hörspiel von Hans-Jürgen Fröhlich. Regie: Horst H. Vollmer. Einer kommt. Treten Sie näher, damit ich Sie sehe. Sie stören mich nicht, nein, absolut nicht. Was Sie gehört haben, sind Reminiszenzen. Das Vertraute wird fremd. Märchen. Kindermärchen. Meine Finger ergingen sich in scheinbar vertrauten Harmonien. Treten Sie näher, damit ich Sie sehe. Aber das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende vom Lied. Ich bin in dem Alter, wo man anfängt, sich zu wiederholen.

Hören Sie, hören Sie. Auf! Auf! Kriegt keine Luft! Luft! Ihr auch, wollt ihr alle mich? Seid ihr deshalb? Kepler! Wer sind Sie? Wer? Sind Sie? Nein. Nein. Schluss jetzt. Hören Sie auf. Hören Sie auf. Nicht weiter. Nicht weiter. Lass mich. Lass mich. Lass. Das ist zu viel. Nein. Nein. Nicht. Noch mehr. Was hat denn? Was hat denn? Was soll? Was wollt ihr? Lass mich. Weg. Was wollt ihr? Weg. Weg mit den. Weg. Weg. Weg. Weg. Weg. Weg. Weg. Die Kissen. Weg. Ich. Weg. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Kriege keine. Was ist das? Fenster. Luft. Luft. Still. Hilfe. Hilfe. Runter. Weg. Weg. Ich will nicht. Kann ich? Hör doch! Runter mit dem Fenster auf! Lass mich! Lass mich los! Ich schrei! Schrei gleich! Denn ihr bringt mich ja! Mich um! Was? Was soll das? Was soll ich? Weg! Weg, hab ich gesagt! Raus hier! Raus! Ich bin weg mit dem Licht! Ich ersticke keine. Mach doch! Mach doch! Luft! Luft! Das heißt, die Tür kommt hier rein! Nein, nein, ich will nicht! Mach doch das Fest! Die Tür kommt hier! Nein, ich will nicht! Mach doch so schwer, alles so drückend! Die Luft, die Kies, jetzt weg! Weg! Was? Was bringt mir doch mein so heiß, diese Hitze, diese Luft. Das Fenster, endlich, macht keine, sticke meine Kehle. Das, was, ich muss, lass mich los, will ich die Tür machen. Was habt ihr, was wollt ihr, ich kann, die Luft. Die Brust, das Fenster, mach doch auf, hinweg, dort mal, gehen Sie, Kettler, ich sehe, verflucht, Schweine hier, wollt mich Rache nehmen, werft mich gleich, euch schon, weg, los, raus, weg, alle hier, schrei ich raus, nein, will ich, muss er noch, geht hoch, los, Fenster, mach einer, rasch, es kriegt keine, diese Hitze, schwarz, weg mit dem, ihr drückt mir ja die Kehle, alles so schwer, so trocken. Was bringt mir, muss hier was kalt, was nasses, ja, ein Tuch um den Kopf, so vor den Augen in den Saust, in den weg, lass mich los, nicht festhalten, weg mit dem, runter dich, auf. Nicht! Nein! Das darf nicht, Kepler! So, oh, schweig! Mich hier! Warum nicht? Versorgen! Nein! Mama! Hilf mir. Eva, Betty, komm doch, nimm doch die Schwärme, diese Unmassen von Kanuswitz. Weg doch, runter da, weg. Alles, so alles. Mein Kopf in meinem dreht sich.